Transparenz für die Ohren. So, dann auch für die Aufzeichnung nochmal einen schönen guten Abend. Wir haben Dienstag, den 21.02.2017. Es ist 20 Uhr und 5 Minuten und wir eröffnen jetzt mal die Sitzung des Team Polgef. Ich begrüße alle Anwesenden recht herzlich und lege los. Protokoll machen alle, Moderation und Aufzeichnung mache ich. Und wir sind beim Organisatorischen, da hat der Jürgen was. Ja, es ging ja darum, dass wir uns entschlossen haben, doch ein Mumble immer zusammen mit den Kandidaten zu machen. Bei dem letzten, heute vor 14 Tagen, ist das, also für die Kandidaten war das nicht so interessant, weil es eigentlich zu 50% eine Polgef-Sitzung war. Deshalb einfach mal hier die Frage in die Runde. Wollen wir, dass das Polgef-Mumble nur alle 14 Tage stattfindet und lassen wir im Wechsel parallel den Kandidaten diese Stunde oder stellen wir diesen Kandidaten die Stunde zur Verfügung? Oder sagen wir nein, wir brauchen das für die Polgef und Themenbeauftragten natürlich auch und wir suchen für die Kandidaten oder die Kandidaten suchen einen neuen Termin. Gibt es da Meinungen? Wortmeldung. Ja, leg los. So, ich wollte einfach nur. Also wir hatten das ja, ich weiß nicht mehr, wann wir das besprochen haben, dass das Polgef, also dass wir das alle 2 Wochen machen. Die Polgef-Runde oder dieser Dienstag ist mittlerweile relativ bekannt und ich bin dafür, dass wir das in der Form machen, wie wir es damals besprochen haben, wo ich glaube Joffrey oder ich weiß nicht mehr, wer Moderator war, dass wir 90 Minuten rein nur für die Kandidaten nehmen. Dann müssen wir uns Polgefs halt zurückziehen. Aber der Termin wäre halt schick, wenn wir alle 2 Wochen machen. Dann müssen wir halt sagen, wir machen Kandidatentreffen. Die Schwerpunkte macht ihr als Orga. Und in einer anderen Woche machen wir Polgefs dann die Berichte. Fände ich persönlich besser. Also statt, dass wir jetzt noch einen Termin nehmen. Das wird dann aus meiner Sicht irgendwann mal nicht. Wird, glaube ich, ein bisschen zu viel für alle. Ganz kurz, leider ist das nicht so besprochen worden, wie du gerade gesagt hast. Das wäre jetzt das Neue, dass wir es dann so machen können. Wir haben das, da korrigiere ich dich, wir haben das besprochen gehabt, da war Joffrey Moderator, das ist ungefähr Dezember gewesen, Januar, dass wir das so machen wollen. Und zwar war der Rahmen auf 90 Minuten angesetzt, weil die 60 Minuten wären zu wenig gewesen. Das war so der Gedanke, was ich im Hintergrund habe. Wir können gerne die Protokolle nochmal durchgehen. Ich würde gern was dazu sagen. Ja, leg los. Ich weiß nicht, Astrid sagt das sonst immer. Ja. Wir müssten dabei bedenken, also ich weiß zum einen nicht, ob den Polgefs 14-tägig reicht. Ich würde vermuten, ja. Aber in der heißen Wahlkampfphase, die letzten 3 Monate, glaube ich, gibt es doch so viel zu berichten, zu erzählen, abzusprechen, dass ein 14-tägiges Treffen für die Kandidaten zu wenig werden könnte. Alternativ könnte man ja überlegen, dass man sagt, Team Polgef-Sitzung 20 bis 21 Uhr und ab 21 Uhr Kandidaten treffen und Besprechung. Das fände ich auch nicht schlecht. 20 bis 21 und dann von 21 bis 22. Wir haben Michael, im Endeffekt, dass man dann sagt, man macht dann von 20 Uhr bis 22 Uhr dann. Man kann es auch so umzwitschern, dass man sagt, Polgef und Kandidaten treffen zusammen in der heißen Wahlkampfphase. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.